Diese Stunde geht es um einen Gegenstand, der unser ständiger Begleiter geworden ist. Manche sagen eine Erweiterung unseres Selbst. Das Handy. Es ist ein vielbesungenes Thema im Pop geworden. Kein Wunder, schließlich widmen wir dem Handy sehr viel Lebenszeit. In Deutschland pro Woche durchschnittlich rund 20 Stunden. Viel Zeit geht dabei zum Beispiel für Social Media drauf. Wir hören also Songs, in denen es um die Tücken des Chattens geht, um Dopaminsucht, fast leere Akkus und Fernbeziehungsanrufe. Und dem guten alten Festnetztelefon weinen wir auch ein, zwei Tränen nach. Los geht's aber mit einem essentiellen Schritt in der Handynutzung. Nummern austauschen. Put me in your mobile. Das ist Wolfram aus Wien. Thank you. Wer sein Album Amadeus nennt, kann nur aus Österreich kommen und guten Humor haben. Das ist der gebürtige Kärntner Wolfram, als DJ und Produzent schon seit langem in Wien zu Hause und bestens vernetzt in der Musikwelt. Befreundet ist er etwa mit Moby und der kanadischen Elektro-Punk-Ikone Peaches. Der gerade gehörte Song ist von seinem zweiten Album, das 2019 rauskam. Put me in your mobile, speicher meine Nummer ab, bitte die gruselig runtergepitchte Stimme über dem düster minimalistischen Beat. Nur um am Ende festzustellen, dass die Person die Nummer wieder gelöscht hat, weil sie ihre Ruhe haben will. Tja, soll passieren. Ich beneide übrigens niemanden, der zwei Handys besitzt, beziehungsweise vielleicht aus Arbeitsgründen besitzen muss, wobei manche damit auch gerne angeben. Siehe die Hamburger Rapperin Haiti. Ich hab immer zwei Phones, eins für den Club, eins für die Hose. Ich hab immer zwei Phones, eins für den Club, eins für die Hose. Packages, ich brauch keinen Dealer. Ja, ich bin so catchy wie ein Karabiner. Kein Player, Madonna Mia. Und ich trinke mehr als in der Martina. Talk Business, stopp bitte. Das ist hier kein Rock, Baby. Wie Bob Dylan. Official, official, Haiti official. Doch bitte, wenn ich dir einen Korb gebe. Ha! Ich hab immer zwei Phones. Eins für den Club, eins für die Hose. Ich hab immer zwei Phones. Eins für den Club, eins für die Hose. Ich höre Woche Feuer, Deep Talk. Cinemax, das war mein B-Roll. Ich brech die G-Codes. Ich will kein Steak, ich will ein T-Bone. Glock schießen, Dogs bellen. Ha! Fans schreien, weil sie die Songs kennen. Ha! Ich hör mir alle Lorbeeren. Und Co-Cables mir die Ohren brennen. Ah! Ich hab immer zwei Phones. Eins für den Club, eins für die Hose. Ich hab immer zwei Phones. Eins für den Club, eins für die Hose. Haiti prahlt mit ihren zwei Phones. Eins für den Club, eins für die Hose. Übersetzt heißt das so viel wie, hier wird Business und Privates getrennt. Wahrscheinlich eine Anspielung auf den Song Two Phones vom US-Rapper Kevin Gates und wie er seine Drogengeschäfte handelt. Zugegeben, ein bisschen platt das ewige Rappen über Drogengeschäfte, aber für Zeilen wie, ich bin so catchy wie ein Karabiner und ich punkte mehr als ein Dalmatiner, mag ich Haiti einfach. Wir bleiben bei Musik aus Deutschland. Weg vom Rap geht's jetzt nach Leipzig zur Band Kapatult. Das ist ihr Song namens schlicht Handy. Warum fällt mir nichts ein? Irgendwas, um nicht alleine nach Hause zu gehen. Warum gehören alle zu den Cool Kids? Und ich steh immer nur daneben. Nach wem drehst du dich um? Und warum bin nicht ich diejenige? Warum versink ich in Selbstzweifeln? Und wird das wirklich mit dem Alter weniger? Bitte sag mir irgendwas, am liebsten, dass sich irgendwer für mich interessiert. Handy, bitte sag mir alles, bitte sag mir nicht nichts oder mindestens nicht schon wieder nichts Neues von dir. Foto, Foto, ja, ich hab verstanden, wie ich sein soll. Wie soll ich wissen, wer ich bin? Sei doch einfach mal du selbst, sagen alle, heißt das leise, fleißig, weiblich und dünn. Ich hab Hundeohren, aber es ist nur ein Filter. Ist ganz süß, aber das bin nicht ich. Alle posten immer dann, wenn es ihnen gut geht, und ich poste wieder nicht. Bitte sag mir irgendwas, am liebsten, dass sich irgendwer für mich interessiert. Bitte sag mir alles, bitte sag mir nicht nichts oder mindestens nicht schon wieder nichts Neues von dir. Handy, bitte sag mir irgendwas, am liebsten, dass mir doch noch plötzlich klar wird, was ich will. Handy, bitte sag mir viel, wenn der Tag lang ist, muss ich ihn ja auch mit irgendetwas füllen. Kein Anschluss unter dieser Nummer, keine Zeit. Kein Handkuss, anstattdessen Kummer, Abhängigkeit. Kein Shampoos, schlimmer wird es immer, das geht zu weit. Glaub nicht, dass ich daran muss, nicht bei dieser Nummer. Das Handy, es soll doch bitte irgendwas machen, vibrieren, eine Notification zeigen. Hauptsache, irgendwer interessiert sich für einen, singt die Leipziger Band Kapatult auf ihrem Debütalbum. Aber, interessante Wendung am Schluss, offenbar ein Anruf. Glaub nicht, dass ich da ran muss, nicht bei dieser Nummer, heißt es da. Ich kenne mittlerweile viele, die bei unbekannten Nummern gar nicht mehr ans Handy gehen oder es selbst bei bekannten Nummern als aufdringlich empfinden, angerufen zu werden, weil man selbst entscheiden möchte, wann man telefoniert oder nicht. Etwas, was ich persönlich als Anrufende dann aber auch unhöflich finde. Aber es hilft nichts. Viele weichen lieber aufs Schriftliche aus, auf Mailen, Chatten, WhatsAppen. Alles, was das bekannte Dopaminspiel in Gang setzt. Das Hirn will mit einem Ping belohnt werden. Der Song Sog der Rap-Crew Orsons beginnt mit einem Zitat des amerikanischen Journalisten Stephen Kotler über Dopaminsucht und Social Media. You know, you wake up in the morning and you're, you know, checking your phone before you're saying hello to your spouse. That's an addictive behavior and it's dopamine that is driving that addiction. So what happens with social media is the magic of maybe. When you look at your phone and maybe there's a text there and maybe there's not and you don't know, when it shows up, that high you get, that's dopamine, it's the magic of maybe. Das ist der Zauber des Vielleicht. Ich schau mal, ob du schreibst. Das ist der Zauber des Vielleicht. Bei Daumen oder Likes. Ich schreibe eine Nachricht. Yeah. Zwei blaue Haken. Yeah. Dann eine Weile gar nichts. Yeah. Ich warte, ich warte, ich warte. Dopamin, Dopamin, Dopamin, yeah. Dopamin, Dopamin, Dopamin, yeah. Ich schreibe eine Nachricht, zwei blaue Haken, dann eine Weile gar nichts, ich warte. Das ist der Zauber des Vielleicht. Ich schau mal, ob du schreibst. Das ist der Zauber des Vielleicht. Bei Daumen und geteilt, doch was von dem Ganzen bleibt, ist nur der Zauber des Vielleichts. Ich bin irgendwo, irgendwo weit in der Exosphäre, schwebende Umlaufbahn. Ich bin irgendwo. Leute wollen wissen, was bei mir geht, yeah. Weil ich mich eigenartig beweg, yeah. Ich sag ihnen danke, alles okay. Das ist nur, weil ich schweb. Ich bin irgendwo, irgendwo weit in der Exosphäre, schwebende Umlaufbahn. Der Tag biegt sehr früh ab. Zwischendurch mal ein Wasser, ja, ja. Das stell ich heimlich wieder ab. Keine Termine, bin voll bei mir. Die Wirkung lässt nicht nach. Doch um sicher zu gehen, verzieh ich keine Miene. Und schütte lieber nochmal nach. Und schütte lieber nochmal nach. Stuttgarter Hip-Hop-Boygroup Die Orsons besetzt seit Jahren eine Nische zwischen Ernsthaftigkeit und klugem Quatsch. Oft treffen sie den Zeitgeist dabei ganz schön gut, wie auch hier im Song Sog. Der Sog wird von allen vier Orsons anders interpretiert. Der erste Part von Rapper Mackes ist der stärkste und passt zu unserem Thema diese Stunde. Hier geht's um den Zauber des Vielleichts, der beim Blick aufs Smartphone einsetzt. Hat vielleicht wer geschrieben? Jemand was auf Facebook oder Instagram geliked? Mackes erwähnt hier auch schon die zwei blauen Haken. WhatsApp-User wissen Bescheid. Die zwei blauen Haken zeigen im Chat an, ob eine Nachricht gelesen wurde. Und wenn die nicht kommen, dann entstehen solche Songs hier. Du so, ich meld mich. Ich so, wann? Du so, dann. Ich so, wann? Dann ist es schon Freitag und du rufst mich an. Nicht mal zwei blaue Haken gibst du mir. Und dann ist es schon Samstag und du rufst mich an. Nicht mal zwei blaue Haken gibst du mir. Und dann ist es schon Sonntag und du rufst mich an. Nicht mal zwei blaue Haken gibst du mir. Ich guck in den Kühlschrank zum tausendsten Mal, obwohl ich ganz genau weiß, was drin ist. Ein Joghurt, ein Bier, ein Pesto, ein Ei. Es wird einfach nicht mehr. Und es wird einfach nicht mehr. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Und dann ist es schon Juni und du rufst mich an. Nicht mal zwei blaue Haken gibst du mir. Und dann ist es schon Juli und du rufst mich an. Nicht mal zwei blaue Haken gibst du mir. Und dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei, dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei. Wie quälend zwei blaue Haken sein können. Wenn sie einfach nicht kommen, wenn die angechattete Person vielleicht die Lesebestätigung für Nachrichten deaktiviert hat, das hört man hier bei der Bremer Deutschpunk-Band Team Scheiße. Das ist ein Song von ihrem Debütalbum von 2021 mit dem großartigen Titel »Ich hab dir Blumen von der Tanke mitgebracht, jetzt wird geküsst«. Eine der großen Tücken der digitalen Kommunikation über Smartphone ist, beim ewigen Hin- und Her-Chatten, das heute oft betrieben wird in angehenden Beziehungen oder sonstigen Konstellationen, wo zwei Menschen sich näher kommen, das lässt oft sehr viel Raum für Interpretation. Im nächsten Song will er mehr als sie, aber eine klare Ansage scheuen offenbar beide in dem Moment. Und dann macht auch noch der Handy-Akku schlapp. 1% von Oscar Scheller und Lily Allen. Was stood in front of me, but you're behind a white screen. It doesn't make it easy. Three dots, well, they can mean anything. I hope that you would tell me if I owed apologies. Why, oh why, oh why, does it have to be this way? Why, oh why? So hard to say. Say it cause I'm only on 1%. Seen you read the last thing that I sent. Don't understand what you meant. I wanna know now. I wanna know now. Press it. I don't wanna have an argument. If I did wrong, let's try again. then understand what you meant. Let me know now, cause I'm only on 1%. I thought we said we were no strings attached. We're non-exclusive, so stop being stupid. And I've been straight with you since the beginning. It would be great if for once you'd admit it. What's the point in us having these arguments? No one wins. I can't take it the way I can give it. One of these days you'll push me to my limits. You're gonna spoil it for both of us, won't you just please give in? Why, oh, why does it have to be this way? So hard to say. Say it cause I'm only on 1%. Seen you read the last thing that I said. Don't understand what you meant. I wanna know now, I wanna know now. Press set. I don't wanna have an argument. If I dip wrong, let's try again. Don't understand what you meant. Let me know now, cause I'm only on 1%. Seen you read the last thing that I said. Don't understand what you meant. I wanna know now, I wanna know now. Press send. I don't wanna have an argument. If I dip wrong, let's try again. Don't understand what you meant. Let me know now, cause I'm only on 1%. Say it cause I'm only on 1%. Seen you read the last thing that I said. Don't understand what you meant. I wanna know now, I wanna know now. I don't wanna have an argument. If I dip wrong, let's try again. Don't understand what you meant. Let me know now, cause I'm only on 1%. 1%. Cause I'm only on 1%. 1%. Lily Allen war früher bekannt als rotzige Stimme des britischen Pop. In den letzten Jahren macht sie nur noch selten Musik, widmet sich eher der Schauspielerei und dem Interior-Design ihres teuren Townhouses in Brooklyn. Sie ist ja mittlerweile mit dem Stranger-Things-Schauspieler David Harbour verheiratet. 2019 hat sie sich aber von ihrem Kumpel Oscar Scheller noch auf diesen catchy Popsong einladen lassen, wo es um den modernen digitalen Albtraum geht. Akku nur noch bei 1% und mitten in einer wichtigen Konversation im Chat. Bei der Rapperin Ebbo sind wir auf dem Song hier immerhin noch bei 4%. Und diese wertvollen 4% widmet sie einer ganz bestimmten Person. Alles, was du sagst, stimmt. Ich bin wirklich so, wie du denkst, dass ich bin. Ist das schlimm? Alles, was du denkst, stimmt. Ich bin wirklich so, wie sie sagen, dass ich bin. Ist das schlimm? Hab Flirt am Start, hab Flirt am Start. Gib mir die Minute, hab den Girl am Start. War meine Nummer, such mich auf Insta. Follow me, hoffn auf ein Fenster. Immer unterwegs, Hotelzimmer oder Steak. Hatte einmal keinen Fang, dachte ich hab aufgelegt. Ich hab nur 4% und die schenk ich dir. Schick dir ein Pic, schick dir ne Voice direkt von hier. Ich hab nur 4%. Und die schenk ich dir. Schick dir ne Message, bis der Display black ist, bis er weg ist, ey. Alles, was du sagst, stimmt. Ich bin wirklich so, wie du denkst, dass ich bin. Ist das schlimm? Alles, was du denkst, stimmt. Ich bin wirklich so, wie sie sagen, dass ich bin. Ist das schlimm? Komm, frag deine Freunde, frag deine Leute, frag sie alle, fuck jetzt. In all meinen Sätzen, all meinen Texten bist du represented. Du weißt, ich hab Stress, also stress ich nicht. Ich liebe dich, mein Herz, ich vergess ich nicht. Mir ist klar, dass du verletzlich bist. So keine Message, ich sei kein Wert bestimmt. Ich hab nur 4% und die schenk ich dir. Schick dir ein Pic, schick dir ne Voice direkt von hier. Ich hab nur 4% und die schenk ich dir. Schick dir ne Message, bis der Display black ist, bis er weg ist, ey. Alles, was du sagst, stimmt. Ich bin wirklich so, wie du denkst, dass ich bin. Ist das schlimm? Alles, was du denkst, stimmt. Ich bin wirklich so, wie sie sagen, dass ich bin. Ist das schlimm? Chaos, Chaos, alles Hass erstickt in Hektik, bis du weg ist alles so hässlich. Alle stress mich und ich stress dich, weil ich weg bin und du checkst nicht, warum ich auf Insta-Stories poste, aber dir keine Message auf WhatsApp schickt. Nein, du checkst nicht, du checkst nicht. Chill, chill, chill, chill, chill. Das alles ist nicht real, real, real, real, real. Du weißt doch, wie ich fühl. Du weißt doch, wie ich fühl. Scheiß auf online, sag deinen Leuten, wir gehen offline. Ich hab nur 4% und die schenk ich dir. Schick dir ein Pic, schick dir ne Voicey direkt von hier. Ich hab nur 4% und die schenk ich dir. Schick dir ne Message, bis der Display black ist, bis er weg ist, ey. 4%, 4%, ich hab nur 4%, 4%, 4%, 4%. Und die schenk ich dir, schenk ich dir, schenk ich dir, ey. 4%, 4%, ich hab nur 4%, 4%, ich hab nur 3%, 2%, ich hab nur 1%. Handy aus. Und da ist er dann wirklich aus, der Handy-Akku. Ebbo war das, die Rapperin aus München, die mittlerweile in Berlin zu Hause ist. Hier ist eine Stunde Musik rund um Handys. Manche behaupten ja, ihr ganzes Leben steckt heute im Smartphone. Klar, da sind viele persönliche Daten gespeichert und vor allem auch Fotos. Manchmal trägt man im Fotoarchiv eine Liebe mit sich rum, die schon längst vorbei ist. Aber was machen mit den Fotos auf dem Handy? Löschen? US-Country-Folk-Sängerin Kacey Musgraves tut sich schwer. Don't go through your camera roll. So much you don't know that you've forgotten. What a trip, the way you can flip through all the good parts of it. I shouldn't have done it. Chronological order and nothing but torture. Scroll too far back, that's what you get. Best, that's all that's left. Cruel evidence, it does me no favors. I should know it's a place not to go. When I'm alone, I'll just feel bad later. Chronological order and nothing but torture. Scroll too far back, that's what you get. Momente einer mittlerweile vergangenen Liebe, chronologisch festgehalten als Foto im Smartphone, in der Camera Roll. So heißt der Song von Kacey Musgraves, den ich immer wieder ziemlich herzzerreißen finde. Sie will die Fotos nicht löschen, vor allem nicht das eine, das ihr Ex von ihnen beiden gemacht hat, wo sie noch so verliebt aussehen. Before We Lost All the Sun. Im nächsten Song ist die Sonne noch nicht untergegangen über der Beziehung, aber es ist eine Beziehung, die viel über FaceTime stattfindet, also über Telefonieren und Videoanrufe. Das Schicksal vieler tourender Musiker. FaceTime heißt auch der Song hier vom New Yorker Rapper Billy Woods, dem Produzenten Kenny Siegel und Samuel T. Herring. Ready to dies, no biggie. No surprise, no pity. Lived a couple lives, go ahead and slide. Hope I take a couple with me. Made a couple dollars, it got tricky quickly. What you expect? Play stupid games, you fly an easy jet. Bratislava to Utrecht. Something fell off before I even left. So when I saw the missed calls, I knew it was next. Didn't have to open the text. Stupid prizes, couples therapy on Zoom. It's a train wreck. My evil eye ward off hex though. FaceTime declined, I'm trying to live in the moment like death row. The sun set in the desert, red glow, redness in the west. I sip Mexico's best slow. Mezcal Negroni, sitting atop the corral, smoking, watching unbroken wild ponies run wild at sundown. Only the lonely big tree like the sundial. Wet. The room smell like Marrakesh. Dubstep drift in the window, I sit at the desk. It's a party outside, some have, some overdressed. They was going off during Playboy Cardi set. Now they in the halls partying, checking they phones. Bass shake the walls, I'm smoking alone in a cardigan. Thinking of home, the cannabis single origin, waffle cone. Went back down to the bar again, wig blown. After party packed like Parliament. Ass cheeks and cheekbones, lips slightly parted, butter wouldn't melt, I gave her margarine. I'm looking like the helper, someone who just wandered in. The vibe is animal pelts, chunky rings, clunky shoes, lots of ink. Dudes who order everybody's drink, really I'm just waiting for my phone to ping. I'm thinking about you when I'm supposed to be thinking about other things. I don't go to sleep, I tread water till I sink. Sticking, we're talking roll. I can't take you with me, but I'll be on your phone. You can take it out anytime you want. Where I've been gone, nothing out of Texas feels like weeks on the road. Piss in Mississippi, stopped in New Mexico. I ain't seen my folks. It's crazy, I feel right at home. Man kennt ihn als Sänger der Synth-Pop-Band Future Islands aus Baltimore, aber Samuel T. Herring ist auch großer Hip-Hop-Fan. Hier singt er beim Rap-Kollegen Billy Woods die Hook auf dem Song FaceTime. I can't take you with me, but I'll be on your phone. Ich kann dich nicht mitnehmen, auf Tour ist hier gemeint, aber ich bin immer auf deinem Handy. Du kannst es immer rausholen, wenn du wissen willst, wo ich bin. Für Fernbeziehungen ist das Smartphone heutzutage ein Segen. Man kann sich nicht nur hören, sondern auch sehen. Im Video zum nächsten Fernbeziehungssong kommt aber sogar noch ein Festnetztelefon zum Einsatz. Mit Schnur. Phone von Anna St. Louis. Wish I could say to you that I knew just what to do. Wish I could say it now, and it would all work out. Baby, baby, on the phone. Tell me how long the grass has grown. Would you come and would you stay? Think soon or later we're gonna wear 2023 kam ihr zweites Album raus, In the Air. Das ist die Kalifornierin Anna St. Louis, die hier mit Orgel und Synthesizern ein Softrock-Stück in Sepia hinlegt. Im Song Phone geht es ihr zufolge nicht nur darum, einer weit entfernten Liebe über das Telefon nah zu sein, sondern auch darum, den konstanten Ablenkungen der modernen Welt zu entkommen und im Hier und Jetzt zu sein. Etwas, das das ständig Aufmerksamkeit fressende Smartphone erschwert. Deshalb an der Stelle einen Shoutout ans gute alte Festnetztelefon. Ich habe noch eins. Bless the Telephone. Das ist Labi Siffre. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello, and how are things with you? I love you, but very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day, take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too, I'm very much in love with you. I'm very much in love with you. Aus dem Jahr 1971, Bless the Telephone. Das ist der Brite Labi Siffre, der sich hier freut, wie der Anruf eines geliebten Menschen den ganzen Tag verändern kann. Eines geliebten Mannes in seinem Fall. Als homosexueller schwarzer Künstler, der nicht schwarz klingt, habe er nie wirklich reingepasst, sagt er über sich selbst und seine eher moderaten Erfolge in den 70ern. In den letzten Jahren wurde Labi Siffre zunehmend wiederentdeckt und Rapper Eminem hat ihn sogar schon Ende der 90er gesampelt. Nochmal zurück zum Telefon und zum Festnetz. Ich hänge einfach dran. Kessa Overall auch. Landline. I was a joyous child, if I ever was a child. Memories feel like dreams deferred, and time looks like a circle. All I wanted to do was play drums like my brother. He picked up the saxophone and sounded like Dexter Gordon. I was a joyous child, if I ever. We used to get up before our parents on Saturdays and watch cartoons. We would fry eggs and put honey on them. Innovation was the key ingredient. My mom said that my teacher said that I was one of the most focused kids in class. In my waking life, I didn't have a lot of pain. But I did have nightmares. I remember suffering, spirits welling at me. I would get migraine headaches. Still do. Sometimes I would get a fever and have surreal dreams about worlds unknown, filled with fear. Erinnerungsfetzen an die Kindheit, den Bruder, das klingelnde Telefon zu Hause, untermalt von zerhackten Drums und einem nervösen Saxophon. Das ist der US-Jazzer Cassar Overall mit Landline. In den USA haben nur noch ein Viertel aller Amerikaner ein Festnetztelefon. In Deutschland sind es dagegen laut der Seite Statista noch 83%. Der Telefonanruf von der Oma in diesem Song hier kam bestimmt auch vom Festnetztelefon. Der Enkel heißt Maxi Pongratz. Mein Telefon Leitduft nebenbei. Zwischen unwichtig, überflüssig und wichtig ist alles dabei. Der Abschied war durch einen Hörer, hab ich gerade angezogen und war eher ketzt auf dem Sprung auf ein Silvesterfest. Und du hast schwer gehört, deswegen hab ich blärt. Und du hast gemeint, schön, dass ich dich noch mich her. Im Sinne, dass ich nimmer wär, doch das hab ich nicht ganz realisiert. Hätt eher gemeint, dass du wieder wirst. Jedem Enkel hast du noch ein Weihnachtsgeld gegeben. Mir hat's gefreut, weil es doppelt so viel war wie sonst. Wollte mir nicht weiter denken, was das bedeuten könnte. Hab mir eher gedacht, Mensch, jetzt lasst es krachen. Man mag nicht an so Sachen denken. Durchs Telefon hab ich dann gesagt gekriegt, dass die Oma gestorben ist. Ich hab grad gegessen und war perplex. Vielleicht hab ich's geahnt. Doch was will ich mit der Information? Man kann ja viel behaupten, wenn er tagelang. Auch auf der Beerdigung hab ich's nicht realisiert. Da war ich auf meine Finger konzentriert. Und überhaupt war er kein Sarg, sondern bloß ein Behältnis. Und zu dem Behältnis fehlt mir's Verhältnis. Im Großwang hast dich erkundigt und warst interessiert, hast dann Kaffee aufbriert und immer wieder gemeint, schmoll bist worden. Wenn das gestimmt hätte, war ich schon längst der Lineal. Hast gesagt, Mensch, Spur ist, für mich bist du nicht gestorben, sondern vermisst. Das Telefonat mit der Oma, von dem man nicht wusste, dass es das letzte sein würde. Der Song Telefon vom irreguten Album Meine Ängste von Maxi Pongratz, den man sonst von seiner Band Kofelgschror aus dem bayerischen Oberammergau kennt. Nach der Festnetz-Wehmut der letzten Songs nochmal zurück zum Handy. Die R&B-Diva Erykah Badu hat 2015 ein Mixtape veröffentlicht rund ums Thema Telefon und Kommunikation. Und Songs wie Phone Down lassen vermuten, dass sie keine Freundin der ständigen Ablenkungsmaschine Smartphone ist. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. Let me cruise through the city. I can make you put your phone down. You ain't gon' text no one when you with me. I can make you put your phone down. So you can show me attention. And I'll cut mine off too. Boy, that I hear when I listen. I can make you put your phone down. Baby, we don't need it. Every time you get a message, like you don't see it, I can make you put your phone down. Tell me, do you copy? I can make you put your phone down. Boy, that ain't gonna stop me. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. Make you not wanna check that again. I can make you put your phone down. Riding in the drive, hair blowing in the wind. Baby, I will put my phone down. Cause when you talk, I'ma listen. I can make you put your phone down. Leave it at the crib, guaranteed you wouldn't miss it. I can make you put your phone down. And it wouldn't leave your pocket. I can make you put your phone down. Probably wouldn't even know how to unlock it. I can make you put your phone down. I see your friend calling, but forget him. I can make you put your phone down. Your mama probably think you out of missing. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. Yeah. I can make you put your phone down. I can make you, I can make you, I can make you put your phone down. Klingt gleichzeitig erotisch, wie eine Drohung und auch ein bisschen resigniert. Ich kann dafür sorgen, dass du dein Handy weglegst, singt Erykah Badu hier auf Phone Down. Ich glaube ja, der Kampf gegen das Handy ist endgültig verloren. Neueste Studien haben ergeben, dass sogar ein ausgeschaltetes Handy, das neben einem auf dem Tisch liegt, die Aufmerksamkeit stört. Erykah Badu benutzt ihr Handy oder Cellular Device, wie sie es nennt, bestimmt am liebsten oldschool zum Telefonieren. Wir hören zum Schluss noch ihre Version von Drakes Hotline Bling. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Mittelstraß. You used to call me on my cell. You heard me ice at night. You used to call me on my cell. You heard me ice at night. I know when I holler at night, that could only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Boy, you got me down and got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started getting dressed and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some dudes I never seen before. to call you on my cellular device. At night you used to call me on my cellular device. At night I know when that hotline bling, that could only mean one thing. For witness. The people say just let it go. And on is such a such. But they don't ride around with us. No, no, no. Hold on, hold on. And back to back we love to hang. And for a while it stayed the same. But now you're trying to change the game. Zündfunk präsentiert das Puch Open Air. Samstag, 15. Juli bei Petershausen im Dachauer Land. Let me imagine. In diesem Jahr kommt der Australier Robert Foster, früher bei den Go-Betweens. Aus Wien reisen Kreisky an. Aus Berlin kommt die Lo-Fi-Musikerin Güna Künya. Und aus Barcelona das Elektro-Duo Dame Area. Und von wo kommt ihr? Schwingt euch auf, das Puch Open Air im Dachauer Land ist eines der schönsten weit und breit. Samstag, 15. Juli. Der Zündfunk präsentiert's. Morgen um 23.05 Uhr gibt's den Nachtmix auf Bayern 2 mit der Musik von morgen. Ralf Summer stellt die Neuerscheinungen der Woche vor und ab morgen 6 Uhr früh bringt sie die Radiowelt auf den neuesten Stand. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. Es ist 24 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Florian Schwarz. Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat am späten Abend die für übermorgen geplante Verabschiedung des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes im Bundestag gestoppt. Das Gericht folgte einem Antrag des Berliner CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann, der wegen der Eile des Gesetzgebungsverfahrens seine Rechte als Abgeordneter verletzt sah. Die Ampelkoalition wollte das Gesetz bis zur Sommerpause verabschieden, die am Ende der Woche beginnt. Berlin. Wegen der gescheiterten Pkw-Maut muss der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Das Bundesverkehrsministerium und die private Betreiberfirma Autoticket haben sich nach eigenen Angaben auf einen Vergleich verständigt. Der Europäische Gerichtshof hatte 2019 geurteilt, dass die Pkw-Maut nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Der damalige CSU-Verkehrsminister Scheuer hatte die Verträge allerdings schon zuvor unterzeichnet. Die Betreiber forderten daraufhin zunächst 560 Millionen Euro Entschädigung, also mehr als das Doppelte der jetzt vereinbarten Summe. Berlin. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahnergewerkschaft EVG haben sich auf Details zur Schlichtung geeinigt. Die Gespräche unter Leitung von Ex-Minister de Maizière, CDU, und der Arbeitsmarktexpertin Heide Pfarr, SPD, beginnen am 17. Juli. Während der Schlichtung und während der anschließenden Urabstimmung wird es laut EVG keine Streiks geben. Die Abstimmung soll bis Ende August dauern. Berlin. Bundesfinanzminister Lindner hat den Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2024 verteidigt. Mit ihm würden die finanzpolitischen Realitäten anerkannt, sagte Lindner. Trotz steigender Zinsen und wirtschaftlicher Herausforderungen werde nun die Schuldenbremse wieder in Kraft treten. Insgesamt betragen die Ausgaben im nächsten Jahr fast 446 Milliarden Euro. Das sind mehr als 6% weniger als dieses Jahr. In Greinau. In der Nähe der Höllentalklamm ist ein Wanderer aus der Region Mainz ums Leben gekommen. Der 65-Jährige war auf einem Steig oberhalb der Klamm unterwegs und stürzte 150 Meter in die Tiefe. Zwei Wanderer, die den Absturz bemerkten, leisteten erste Hilfe. Der Mann erlag jedoch seinen Verletzungen. Warum der Wanderer aus Nierstein in Rheinland-Pfalz abstürzte, ist laut Polizei noch unklar. Das Wetter in Bayern, in der Nacht im Süden noch etwas Regen, sonst meist klar oder locker bewölkt bei 14 bis 9 Grad. Morgen meist sonnig, an den Alpen bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 22 bis 26 Grad. Und die Aussichten, Freitag und Samstag sonnig bei 26 bis 34 Grad. Die Zeit 0:03 Uhr. Bayern 2. Gedanken zum Tag. Viele Menschen sind nie wirklich ganz dort, wo sie gerade sind. Sie sind in ihren Gedanken entweder noch bei der Arbeit, die sie gerade beendet haben, oder schon bei dem, was alles noch zu tun ist. Oder sie sind gedanklich bei anderen, die ihnen in den Sinn kommen, und nicht bei dem Menschen, der ihnen gerade gegenüber sitzt. Sie sind nicht im Augenblick, nicht in der Gegenwart. Da täte ihnen der Engel des rechten Augenblicks gut. Er lädt dazu ein, jetzt, in diesem Augenblick zu sein. Die Gegenwart, dieser Moment, ist die rechte, die richtige Zeit. Wenn ich ganz da bin, dann wird meine Zeit eine gute Zeit, kostbare Zeit. Da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ich muss nicht bearbeiten, was längst vorbei ist. Ich brauche mich nicht um die Zukunft zu sorgen. Ich bin einfach in diesem Augenblick. Und in diesem Augenblick ist alles versammelt. Das waren Gedanken zum Tag von Anselm Grün. Bayern 2 Kalenderblatt. 1888, im Osten von London, Fairfield Road. Es ist die Zeit von Sherlock Holmes und Jack the Ripper. Und London eine bereits stark industrialisierte Metropole. Männer sitzen im Parlament. Männer machen das große Geld.